Erster Jahwe ist König. Er ist sehr mächtig und stark. Er hat die Welt festgemacht. Die Welt wackelt nicht. Zweiter, dein Thron steht schon immer fest. Du, Jahwe, bist schon immer da. Dritter, die Flüsse machen laute Geräusche, Jahwe. Die Flüsse sind sehr laut. Das Wasser ist laut. Vierter, das Wasser im Meer ist laut und stark. Aber Jahwe im Himmel ist noch viel stärker. Er ist mächtiger als das große Meer. Fünfter, deine Worte sind immer wahr. Dein Haus ist heilig. Du bleibst für immer, Jahwe.